Telekom Hightech Fernsprecher Hermann Platz, Ecke Hasenheide. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Rudel Fahrräder, das hier neben den drei Hightech Telefonzellen geparkt sind, sowie ein etwas belatterer junger Herr, der das Magazin Mods vor sich herträgt und die Leute, die in den Karstadt hineingehen, darauf anspricht, ihm doch ein Exemplar abzukaufen. Ansonsten, außer dem üblichen Samstagsverkehr bei Karstadt rein und raus, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.